Herr Müller, der Abstand zwischen Alltagsbewusstsein und Kultur vergrößert sich ständig. Vor 100 Jahren gab es in Deutschland noch Arbeiterbildungsvereine, in denen zum Beispiel deutsche Klassik gelesen wurde. Heute absorbieren Videos und Boris Becker die geistigen Impulsen breiter Massen, breiter Schichten. Dass ein Gedanke, wie Marx es formulierte, die Massen ergreift, ist mittlerweile unvorstellbar. Das ist kein Problem des Abstands, den hat es immer gegeben. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte gibt es mehr Lebende als Tote. Die Lebenden, die Majorität. Kultur ist immer auf Geschichte, auf die Toten bezogen. Wenn jetzt die große Mehrzahl von der Kultur und den darin verhandelten Problemen unberührt bleibt, ist das nicht nur die Ignoranz der Lebenden gegenüber den Toten. Mehrheiten interessieren sich nicht für Minderheiten, es sei denn, um sie zu vereinnahmen. Brechts Formulierung von der Weisheit der Massen war als massive Kritik an der DDR am Verhältnis von Partei und Bevölkerung gedacht. Das verstand hier jeder. Brecht hat seine Kritik immer positiv formuliert. Jetzt erscheint die Weisheit der Massen als Geilheit der Massen. Das ist nicht nur negativ. Ihr liegt das vitale Wissen zugrunde, das in dem ganzen Kultur- und Feuilletonbetrieb nichts transportiert wird, was für Sie, für Ihre Realität von Interesse wäre. Dass da nur heiße Luft produziert wird, um den Apparat im Gang zu halten. Die einzig relevante Frage ist, ob es gegenwärtig überhaupt Sinn macht, öffentlich über Kunst zu reden. Kunst ist das Problem einer Minderheit und Minderheiten können nur überleben, wenn die Allgemeinheit keinen totalen Einblick in ihr Innenleben hat. Wenn ein Ethnologe einen Indianerstamm restlos erforscht hat, stirbt der Stamm bald aus. Aufklärung ist eine negative Kraft, die alles zersetzt, was ihr in die Finger gerät. Es wird viel zu viel veröffentlicht und jeder Gedanke viel zu schnell dem Maßstab der Diskursivität unterworfen. Das ist die Verlegung der Strategie der Extermination, der Ausrottung vom Raum in die Zeit. Es geht allein darum, geistige Minderheiten aufzuspüren, um sie zu planieren. Jeder abweichende Gedanke wird im Keim erstickt. Wir leben in einer Zeit der Inflation von Information und jeder Gedanke, jede Überlegung, die dem Common Sense zugänglich gemacht wird, ist durch die Überflutung mit Informationen von vornherein entwertet. Letztlich trägt auch dieses Gespräch nur der Entmachtung und Aushöhlung von widerständigen Impulsen bei und macht sie wirkungslos. Die Funktion von Öffentlichkeit muss radikal in Frage gestellt werden. Den angemessenen Umgang mit Öffentlichkeit hat Beckett demonstriert, radikale Abschottung. Also vom Mittelalter lernen und wie Hieronymus Bosch kryptische Geheimbotschaften formulieren. Bosch ist schon eine Verkümmerung. Das Groteske ist eine Einengung des Blickfelds. Wenn man Bosch beispielsweise mit Tintoretto vergleicht, sieht man sofort, in welchem Maß Bosch geistigen und psychischen Zwängen unterworfen ist. Die Renaissance ist viel freier, in ihr gibt es kaum groteske Ansätze. Das wirklich Interessante am Mittelalter ist das Karnevaleske. Ist ein Überschussprodukt der Volkskultur, ein Überschuss an Vitalität. Im Karnevalesken revoltiert die Volkskultur gegen die Autorität von Staat und Tod. Dagegen ist das groteske Ausdruck einer reduzierten, einer verarmten Realität. Es ist eine Form der Angst und der Unfreiheit. Aber das ist alles schon bekannt und das ist das Problem. Es ist fast unmöglich, einen Punkt zu finden, von dem aus unbekanntes Terrain in den Blick gerät. Das gelingt nur noch in der Kunst, nicht mehr in der Reflexion. Reflexion wird immer mehr zu Reproduktion. Wo aber nichts Neues gedacht wird, verliert Öffentlichkeit ihre lebendige Funktion. Man muss sich darauf einstellen, dass die Reflexion am Ende ist und abstirbt. Sie ist irrelevant geworden, ein Hobby. Mit dem Volksmund gesprochen, Kniefickerei. Ist das ein Plädoyer für einen neuen Analphabetismus? Comic statt Reflexion? Es ist ein Plädoyer für die Abschaffung der Kunst. Die Kunst kann man nur abschaffen, indem jeder zum Künstler wird. In Brechts Fazer-Fragment heißt es, wir aber wollen uns setzen an den Rand der Städte und auf sie warten, denn jetzt muss kommen eine gute Zeit, denn jetzt bald tritt hervor das neue Tier, das geboren wird, den Menschen auszulosen oder auszulösen, das lässt sich nicht mehr entscheiden. Das neue Tier, das muss man lernen zu ertragen. Die Wirklichkeit ist vielfältiger, als das aufgeklärte Denken ertragen kann. Aufklärung gibt es nur mit Scheuklappen. Die kann man nur in der Kunst ablegen. Sonst läuft man ständig Gefahr, auf etwas zu stoßen, was nicht ins Raster passt. Und schon muss man wegsehen. Es gibt einen Text von Lyotard über Marché und die Kommunistische Partei Frankreichs. Das Zaubergefecht oder die letzte Flöte. Das ist eine Verdrehung von Zauberflöte und das letzte Gefecht. Also die Internationale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Wenn die Internationale öffentlich gespielt wird, müssen dafür Tantiemen an einen bayerischen Gemüsehändler, der den Erben die Rechte abgekauft hat, gezahlt werden. Auch für die DDR-Hymne mussten Devisen abgeführt werden. Eisler hat den Plagiatsprozess gegen Theo Markeben, einen UFA-Filmmusiker, verloren. Er hat ein paar Takte zu viel geklaut. Der Originaltext von Auferstanden aus Ruin lautet Goodbye Johnny. Das sind nicht nur Absurditäten, das sind von heute gesehen auch Metaphern. Wenn man borniert an den alten Formen festhält, ohne sie auf ihr Verhältnis zur Wirklichkeit zu überprüfen, marschiert man geradewegs in die Oper. Es ist das Kennzeichen unserer Epoche, dass lebendige Strukturen der letzten Jahrhunderte absterben und in die Farce umschlagen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs setzt sich der Siegeszug der amerikanischen Kultur fort. Ob Jeans und Hamburger, in Film und Musik, in der gesamten Alltagskultur dominieren die USA. Die Amerikaner haben keine geschichtlichen Bindungen, keine Traditionen, keine Toten, die sie befreien müssen. Deshalb suchen sie das Heil in der Zukunft und sehen andauernd UFOs. Die Attraktivität des Hamburgers ergibt sich aus seiner Analogie zum UFO. Er ist völlig steril, von allen Beziehungen zum Tod, zur Vergangenheit gereinigt. Er ist essbare Zukunft. Durch die Öffnung der Mauer sind die Amerikaner in ihrem eigenen Haus nicht mehr sicher. Das waren sie de facto schon lange nicht mehr, aber das gilt jetzt auch im übertragenen Sinn. Durch den Wegfall der Mauer sind die kapitalistischen Staaten gezwungen, das andere in sich aufzunehmen. Sie kommen gar nicht mehr zu sich selbst, sondern müssen ständig schlucken, was von außen auf sie zukommt. Vorher war das andere draußen. Der Feind hatte ein Gesicht, besaß ein Territorium. Jetzt ist alles in Bewegung geraten. Es gibt keine Parameter mehr. Kein Wert bleibt mehr auf dem anderen. Die Abwendung von Theorie entstammt auch der Frustration darüber, dass sie immer wieder von der Praxis falsifiziert wurde. Theorien brauchten nie zu stimmen, um historische Entwicklungen in Gang zu setzen. Aber um produktiv zu denken, um Neues zu entwerfen, braucht man verbindliche Bezüge und die sind verloren gegangen. Die Fähigkeit zu denken existiert weiter, aber die Realität ist dermaßen komplex geworden, dass sich das Denken nicht mehr zurechtfindet. Es kann nicht mehr zwischen relevanten Bezügen und Scheingefechten unterscheiden. Diese Orientierungslosigkeit macht Angst. Aus Angst greift man zu Vereinfachungen. Da entstehen solche Texte wie der von Enzensberger zum Golfkrieg. Den muss man als Symptom lesen. Gerade weil Enzensberger ein sehr kluger Analytiker ist, wird deutlich, wie beschädigt Reflexion schon ist. Denken bereitet keine Lust mehr und das führt dazu, dass man nur noch auf die nächste Katastrophe wartet, von der man nicht weiß, wann sie stattfindet. In dieser Ratlosigkeit des Denkens liegt auch die Chance, zu etwas anderem zu kommen, zur Verbindung von Kunst und Philosophie, die nicht mehr auflösbar ist. Bislang hatte die Philosophie keine Chance, in Kunst aufzugehen. Und die Kunst keine in Philosophie. Das ist seit Jahrhunderten der Normalzustand. Nach dem Ende der Aufklärung bleibt nur noch die Kunst. Alles andere ist ruiniert, der Glaube und das Denken. Jetzt wird es möglich, das zusammenzubringen, was die Aufklärung so sorgsam getrennt hat. Das klingt optimistischer als Horkheimers Vision der Zukunft als total verwalteter Welt, die man sich so wie Aldous Huxleys schöne neue Welt vorzustellen hätte. Das ist die pessimistische Variante der Hoffnung, dass die Festung Europa auf Dauer gehalten werden kann. All diese Visionen unterschlagen, dass die dritte Welt eine Macht ist, dass die, auf deren Kosten man lebt, dem nicht ewig tatenlos zusehen werden. Dazu bedarf es keiner militärisch-ökonomischen Stärke. Es reicht völlig, wenn sich Millionen Verelendeter in Bewegung setzen. Aber das ist hier nicht das Problem. Aufklärung ist daran gescheitert, dass der Marx-Satz, dass Sein bestimmt das Bewusstsein, nur die halbe Wahrheit ist, nur den positiven Teil der Entwicklung beschreibt. Wenn ein bestimmter ökonomischer Sättigungspunkt überschritten wird, beginnt das Sein, das Bewusstsein auszusaugen. Dann schlägt ökonomische Entwicklung um in intellektuelle Unterentwicklung. Durch die Zensur in der DDR musste sich die Fantasie, das Schreiben an äußeren Widerständen abarbeiten. Dadurch entstanden sehr komplexe Texte. Neulich sah ich eine Talkshow mit Konsalik, ein aufrechter Franke. Er wurde von der Moderatorin wegen seiner Texte angegriffen. Da verwies er ohne alle Eitelkeit auf seine 77 Millionen Auflage. Die ist höher als die von 64 Nobelpreisträgern zusammen. Ihm war der Gedanke beim Schreiben, Widerstände überwinden zu müssen, völlig fremd. Dasselbe gilt für seine Leser. Da liest niemand zwischen den Zeilen, denkt über ein Symbol nach, rätselt an einer Metapher. Hier hat der Marx-Satz seine Geltung verloren. Denn obwohl das technisch-ökonomische Potenzial voll entfaltet ist, stagniert das Bewusstsein und tendiert zu Niveausenkung. Da setzt in Relation zur technischen Entwicklung die intellektuelle Verelendung ein. Konsalik, Schwarzwaldklinik und so weiter ist doch nichts anderes als Unterentwicklung. Ab einem gewissen Grad ökonomischer Sicherheit will man nicht mehr denken. Ist Denken, die Überwindung von Widerstand, viel zu anstrengend. Da geht man lieber ins Kino oder genießt die Leere, die der Fernseher erzeugt. Das ist der Faktor, der die Aufklärung scheitern ließ. Ab einem gewissen Punkt geht die Entwicklung der Ökonomie und des Bewusstseins scherenartig auseinander. Die Trennung der ökonomischen Säule von der kulturellen ist nicht nur negativ. Negativ ist nur das Erscheinungsbild. Prinzipiell handelt es sich um eine Dissoziation des Bewusstseins von der Ökonomie. Aufklärung war der Versuch, den Turm zu Babel wieder aufzubauen. Man glaubte, in der Vernunft die gemeinsame Sprache wiederentdeckt zu haben. Das war die Unterdrückung aller anderen Sprachen durch die Rationalität. Das Urtrauma unserer Zivilisation ist die Sprachverwirrung, der Verlust einer gemeinsamen Verständigungsbasis. Jetzt ist der Turm, das Projekt Aufklärung, eingestürzt. Man kann den Turm nicht wieder aufbauen, aber man kann ihn in Bewegung übersetzen. Mit dem Tod der Reflexion als konstituierender Macht sind alle anderen Sprachen wieder freigesetzt. Die können jetzt wieder gesprochen werden. Die Trennung von Ökonomie ist die Voraussetzung dafür, dass die beiden Linien in eine schräge Kreisbahn umgeformt werden können. Erst wenn die Ökonomie nicht mehr das Bewusstsein determiniert, kann sich jeder Mensch zum Künstler emanzipieren, also seinen Träumen nachjagen. Das lässt sich auch als Offensive der Kunst gegen die Ökonomie begreifen. Darin werden Europas letzte Bataillone verbraucht. Da hätte Europa noch 400 Jahre zu tun, dann käme etwas ganz anderes. Die Renaissance der Nationalitätenkonflikte in Osteuropa zeigt, mit welcher erschreckenden Geschwindigkeit auf die Sinkung des ökonomischen Standards eine Retardierung des Bewusstseins folgt. An der Oberfläche handelt es sich um ökonomisch-soziale Konflikte. Aber im Kern sind sie uralt. Solange die ökonomische Klammer einigermaßen funktionierte, waren die historisch-kulturellen Tiefenschichten beruhigt. Jetzt ist die Klammer und mit ihr die sozialistische Identität weg. Das ist ein Schock. Das marxistische Vokabular ist nicht mehr verbindlich und da greift man auf die Muttersprache zurück. Aber es geht um Identität. Die Leute klammern sich an ihre Sprache an ihre kulturelle Identität. Aus Angst, die Identität zu verlieren, werden sie zum Tier. In diesen nationalen und regionalen Schlägereien in Jugoslawien und der Sowjetunion wird um Sprache, um kulturelle Autonomie gekämpft. Das ist ein Kampf ums nackte Überleben, denn wer im Haus Europa keine Sprache mehr hat, ist verloren. In den Demokratien sichert man sich das Vertrauen der Bevölkerung durch Vernebelung. Da geht es um die Bekämpfung der Sprache, darum, Sprache undeutlich zu machen. Aus Mitteilungen werden Gerüchte. Mit der scheinbaren Überfülle der Information entsteht die totale Vernebelung. Dabei weiß jeder, es ist alles nur Theater. Der eine spielt den Stier, der andere den Torero. Zu Schaden kommt niemand. Das hat nichts mit Humanität zu tun. Benjamin hat nachgewiesen, dass der Hauptzweck der bürgerlichen Gesellschaft die Verdrängung des Todes ist. In Spanien, und das ist sehr bezeichnend für die Aufklärung, soll mit dem EG-Beitritt der Stierkampf verboten werden. Der reale Tod wird unsichtbar gemacht. Das Sichtbare muss verboten werden, weil man das Unsichtbare, Waffenhandel etc. macht. Wo eine Sache auf den Punkt gebracht wird, da muss man zuschlagen. Der Stierkampf ist eine direkte, eindeutige Sprache und die stört das Schweigen, auf der Politik basiert. Unter diesem Aspekt wird auch die ganze Gefährlichkeit der Europäischen Union sichtbar. Wenn man den Kulturen nicht ihre Besonderheiten lässt, sondern versucht, sie wie die Ökonomie zu vereinheitlichen, wird die europäische Integration eine tödliche Angelegenheit. Ein einziger Abtötungsprozess wie jetzt in der DDR. Das wird fatale Folgen haben. Mit McDonald's kann man die Bevölkerung von jedem Kaff in den Griff kriegen. Das ist kein Problem. Wenn man damit aber bewirkt, dass die nicht mehr ihre Sprache sprechen, ihr Theater sehen, zum Stierkampf gehen oder Froschschenkel essen, dann schafft man Wüsten. Das wäre der Sieg der Ökonomie über die Kultur. Das wäre tödlich. Für Georges Bataille ist Kultur das Gegenteil von Ökonomie, nämlich Verschwendung, während Kapitalismus auf bloßem Nützlichkeitsdenken basiert. In der DDR wurde die Kultur mit einer ungeheuren Anstrengung hochgestemmt. Es gab eine Riesenangst, dass, wenn man in der Kultur nachließe, darauf sofort auf ökonomische Schwächen zurückgeschlossen werden könnte. Kultur als Aushängeschild einer funktionierenden Wirtschaft. Es gibt im kleinen Organon von Brecht eine gute Bemerkung, sinngemäß: Die Kunst ist Luxus und muss darauf bestehen, Luxus zu bleiben. Denn für den Luxus leben wir. Wir leben nur für das, was wir nicht brauchen, beziehungsweise was nicht gebraucht wird. Wenn das aufhört, können wir wirklich das Ganze den Computern überlassen. Die Voraussetzung von Ökonomie ist Not. Aus der Behebung des Mangels entspringt die Ökonomie. Ökonomie ist nichts Negatives. Interessant wird aber jetzt die Kollision von Ökonomie und Kultur. Brecht und Eisler stritten sich im amerikanischen Exil über die Interpunktion in einer Shakespeare-Folio. Eisler sagte, wir streiten hier über Interpunktion, während die Schlacht um Stalingrad tobt. Darauf Brecht, in Stalingrad wird gekämpft, damit wir über die Interpunktion in einer Shakespeare-Folio streiten können. Diese Haltung von Brecht hat mich immer abgeschreckt. Die Selbstverständlichkeit, mit der Brecht voraussetzte, wie wichtig er ist. Das ist eine furchtbar elitäre Sichtweise. Damals glaubte Brecht noch im Besitz der Wahrheit zu sein. Da fällt es einem leichter, Opfer einzukalkulieren. Als er wieder in Berlin war, wusste er, dass er die Wahrheit auch nicht hat und sagte so etwas auch nicht mehr. Aber vielleicht ist trotzdem etwas Richtiges daran. Ein Leben ohne Kultur ist sinnlos. Ist wahrscheinlich gar nicht menschlich, wenn man von Barnett Newman ausgeht. Der erste Mensch war ein Künstler. Dann war der zweite ein Ökonom. Das bedeutet, dass der Mensch, um Mensch zu werden, zuerst einen Traum brauchte. Vorher konnte er gar nicht leben. So gesehen ist die Kunst die Voraussetzung des Lebens, Bedingung der Ökonomie. Man muss nur Brechts Voraussetzung umkehren. Wir haben die Wahrheit nicht und die Realität ist nicht die Wahrheit. Der Raum zwischen Realität und Wahrheit ist der Ort der Kunst. Diesen Zwischenraum füllt Kunst als Praxis. Wenn die Theorie jetzt im gesellschaftlich-sozialen und historisch-kulturellen Bereich abstirbt, hält die Reflexion in der Naturwissenschaft doch unvermindert an. Vom ökonomischen Standpunkt aus ist die Technologie das Schicksal. Aber die Entwicklung der Naturwissenschaft ebnet die Differenz zwischen Realität und Traum zunehmend ein. Dadurch wird das Gefühl für Realität und Traum zunehmend verunsichert. Der Effekt ist, dass die Macht des Politischen immer geringer wird. Jede politische Konzeption wird durch neue Erfindungen über den Haufen geworfen. Die Politiker können den Stand der Technologie immer weniger beurteilen und geraten in völlige Abhängigkeit von einer ökonomischen Dynamik, die sie nicht mehr steuern können. Deshalb wird Politik immer mehr zu Vernebelung, zu Theater. Realität wird immer mehr durch Theater ersetzt, weil die Maßstäbe verschwinden. Auch was jetzt in der DDR passiert, dass die Leute schlagartig Wohlstand haben wollen, ist Theater. Sie können nicht mehr zwischen der Welt der Reklame und der Realität unterscheiden. Es fehlen die Maßstäbe. Vor kurzem wurde von einem Albaner berichtet, der eine Woche lang in ein Hamburger Kaufhaus ging und glücklich war, dass alle sich nehmen durften, was sie nur tragen konnten. Das war für ihn der Kapitalismus. Ein albanischer Traum. Erst danach entdeckte er die Kassen. Die konnte er eine Woche lang übersehen, weil er in einer kommunistischen Utopie erzogen wurde. Die Öffnung der Grenzen wird für den Westen noch ungeahnte Folgen haben. Denn erst in den entwickelten Ländern ist die kommunistische Utopie sinnvoll. Die russische Variante war ein Smoking für alle, gegen die europäische ein Smoking für mich.